ein Verhältnis zu Behörden. Der vergessene Beamte von Manuel Schallkammer. Gelesen von eben jenem. Kapitel 7. Der Parteienverkehr. Als er im nächsten Augenblick die Augen wieder öffnete, war die Partei verschwunden. Herr S., der nicht gleich verstand, wie die Partei so plötzlich verschwinden habe können, schnaubte und blickte sich rasch um. Noch ganz außer Atem fuhr er plötzlich in die Höhe, um gleich darauf schnellen Schrittes auf die Türe zuzugehen, vor jener soeben noch Herr Hanebald gestanden hatte. Misstrauisch beäugte er die mit einer milchigen Patina überzogene Messingtürklinke. Es rührte sich nichts. Dann besah er sich augenblicklich den Sekundenzeiger und überprüfte sein ordnungsgemäßes, quietschendes Vorankommen. Er schloss kurz seine Augen, atmete tief durch und ging wieder Richtung seines Schreibpultes. Allem Anschein nach war es wohl wieder eine jener Wachträume gewesen, kam es Herrn S. grübelnd in den Sinn. Jene Wachträume, die sich in den letzten Wochen vermehrt bei ihm einzustellen pflegten. Welche Ursache, überlegte Herr S., der für seine Gereiztheit eine Erklärung suchte, hat denn eigentlich dieses mein böswilliges Behaben gegen diese Partei? Sollte ich ihr nicht eigentlich helfen mögen? Sollte ich nicht suchen, ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen? Ihr alle Wünsche von den Augen ablesen, um sie im Namen des Büros und zu Ehre des Beamtenstandes vollauf zufrieden zu stellen, um nicht zuletzt auch das Büro in gutem Licht erscheinen zu lassen? Was kann sie denn dafür, die Partei, dass sie nichts weiß und die Behördenwege für sie teils wirr und unergründlich scheinen? Liegt es nicht im Ermessen der Behörde, die Einfachheit der Verfahren in demselben Maße sicherzustellen, wie es der permanente Schutz und die Integrität der vorhandenen Taten es erfordere? Selbst zu einem Zeitpunkt, der außerhalb der Geschäftszeiten liegt, müsse doch der Partei sämtliche Fragen beantwortet werden, oder? Dürfe es so weit kommen, dass die Partei dazu angehalten werde, sich ein weiteres Mal erneut im Büro einzufinden, nur um möglicherweise erfahren zu müssen, dass die Zuständigkeit dieses oder jenes Sachverhaltes eine komplett andere Abteilung überhabe und deshalb noch einmal ein weiterer Termin notwendig sei? Aber die Parteien, ständig platzen sie unaufgefordert herein, kennen sich nicht aus, wollen etwas fragen, wissen aber nicht, wie sie es formulieren sollen. Stets verirren sie sich in Details, in die Beschaffenheit ihres Lebens, ihrer nichtigen Geschichten aus dem Alltag, die Gesundheit der Angehörigen und nicht zuletzt ihres neugeborenen Sohnes. All diese Informationen werden mit unverständlicher Freude und freundlichster Naivität ein anderen Mal geradezu mit überschwänglichem Eifer und äußerst unverschämter Bereitwilligkeit mit ihm, mit Herrn S. geteilt. Bedauerlicherweise vermögen diese abschweifenden Erzählungen ihrem Fall nicht mehr hinzuzufügen als ein leerer Bogen Papier auf der letzten Seite eines fertig geschriebenen Buches, der Geschichte noch Informationen hinzuzufügen imstande wäre. Dann wäre dann auch diese permanente Nervosität der Parteien und ihre unglücklichen Versuche, nach der Schrift zu sprechen, obgleich es doch ganz offensichtlich nicht ihrem Naturell entspricht, dies zu vollbringen. Weshalb, fragt sich Herr S. mitunter, könne denn eigentlich eine Geschichte nicht wenigstens chronologisch der ihr zugrunde liegenden Gegebenheiten erzählt werden? Stattdessen werde unentwegt mittendrin begonnen, die Geschehnisse zu schildern, so dass es fast als Ding der Unmöglichkeit anzusehen ist, sie von vornherein zu begreifen. Wäre es nicht auch ungleich sinnvoller, sich nur auf Fakten, Taten und Zahlen zu beziehen, die für das Fortschreiten des eigentlichen, des alleinigen Falles von Interesse sind? Weshalb also diese nichtigen Gespräche über das Leben oder das Wetter? Warum zum Kuckuck ist die Partei nur so versessen auf das Wetter? Einem meteorologischen Geschehen, dessen Willkür der Mensch schon seit Anbeginn der Zeit ausgesetzt ist. Und trotzdem er sich dieser Willkür bewusst ist, hält sie ihm nicht davon ab, es zu verfluchen oder herbeizusehnen. Auf jeden Fall sorgt seine schwere Vorhersehbarkeit stets für reichlich Spekulation und Gesprächsstoff. Mitunter sind es ja gerade diese Gespräche, die uns je in Erinnerung rufen mögen, dass der Gegenüber doch viel mehr ist als eben nur eine Partei. Handelt es sich bei ihm doch auch um einen Menschen. Ein Mensch, wie man doch selbst einer ist. Ein Gefühlswesen, das sich zu zerstreuen sucht in den einfachen, freundlichen Zeilen, die viel mehr ihn selbst in Erinnerung rufen sollten, was er nicht alles geleistet hat, was er denn eigentlich ist und welche Erfahrungen ihm zu genau diesen Menschen einst gemacht hatten. Einen solchen fehlerbehafteten, geprägten, eigensinnigen Menschen, der sich dazu bemüßigt gesehen hat, an seinem Vormittag seine wertvolle Zeit zu opfern, um eben jenen Amtsweg zu beschreiten, um letztendlich Herrn S. um Hilfe zu ersuchen. Ja, einem solchen Menschen müsse man mit viel mehr Verständnis begegnen. Man ist dazu angehalten, ihm zuzuhören, ihm beizugeben und zu helfen, wo man es vermag. Denn zur frühester Stunde hat er gewiss schon darauf gewartet, wartete bereits vor Sonnenaufgang auf dem windigen Trottoir vor dem Gebäude, um auch ja als erster ins Büro eingelassen zu werden. Und einmal eingelassen, hat er vermutlich noch viele Stunden auf der unbequemen alten Holzbank vor dem Bürozimmer gesessen und geduldig darauf gewartet, endlich aufgerufen zu werden. Es ist naheliegend, dass sich der meist provinzielle Charakter jener Partei, der noch ganz überflutet von den Reizen des unbekannten städtischen Trubels, sich bereits im Geiste versucht hat, die Unterredung mit seinem persönlichen Beamten vorzustellen. Dabei mag sich die Partei überlegt haben, wie dieser wohl aussehe, wie er sich kleidet, hat sich vermutlich in Floskeln geübt und sein eigenes Äußeres des Öfteren korrigiert, um sich von seiner besten Seite zu zeigen. Selbstredend hofft sie verunsichert auf Gutmütigkeit und Freundlichkeit, fürchtet aber natürlich im Innersten das Unbekannte hinter der alten Bürotüre. Als es dann nach Stunden des Dauerns so weit ist und die Partei endlich vorgelassen wird, hat das seelische Wohl, das Innerste der Partei, bereits merklich gelitten, sodass beim Eintreten in das kleine, gar nicht einmal so prunkvoll und stattliche anmutende Büro des Herrn S. die Nerven bereits blank liegen. Verlegenheit und Scham machen sich bemerkbar. Es werden ein paar undeutliche Sätze der Begrüßung daher gestammelt. Herr S. weiß zu dem Zeitpunkt, als die Partei in der offenen Türe steht, nie, ob nun noch eine Begleitung draußen am Gang wartet oder nicht, weshalb sie dann erst einmal darauf hinweist, sie möge eintreten und die Türe hinter sich schließen. Die Partei, bemerkte Herr S., vermochte ihm, wie so oft, nicht in die Augen zu blicken. Weshalb er auch sein Augenmerk wieder auf den Akt richtete. Während Herr S. darüber nachdachte, ob das Behaben der Parteien beim Eintreten in sein Büro sein eigenes Verschulden sein mochte, oder aber auf andere Umstände, wie beispielsweise die klimatischen Unterschiede zwischen Büro und Warteraum zurückzuführen sei, stand die Partei bereits mehrere Minuten unverändert vor der nun geschlossenen Türe und wartete ruhig. Was wohl die Ursache für die anfängliche Betretenheit der Partei sein mochte, fragte sich Herr S., während er begann, den Akt oberflächlich durchzublättern. Gerne hätte er über deren mögliche Gründe mit seinen Kollegen gesprochen, aber es pflegte sich nicht, über die Parteien zu reden, schon gar nicht über deren Auftreten. Wenn er denn mit seinen Kollegen gesprochen hatte, waren es stets gesellschaftliche Themen, wenn auch formell die korrekte Abwicklung und Aufarbeitung der Akten ab und an zur Debatte stand, um einen gewissen Standard bei der Bearbeitung zu schaffen. Nie jedoch wurde über den Inhalt eines spezifischen Akts, geschweige denn über Details, die Parteien selbst betreffend, gesprochen. Obgleich ein jeder seiner Kollegen Zugriff darauf gehabt hätte, wenn er ihn denn haben hätte wollen. Aber weshalb sollten seine Kollegen Akten fremder Parteien interessieren, wenn ihn doch selbst die Akten von seinen Kollegen genauso wenig interessierten? Unter Umständen war das Behaben mancher einer Partei auch soziometrischer Natur und vermochte von ihm ohnehin nicht geändert werden. Tatsächlich aber hatten die zusammengekniffenen, ja fast schon geschlossen wirkenden Augen der Partei beim Eintreten in sein Büro mit der unterschiedlichen Helligkeit der Räumlichkeiten zu tun. Denn obgleich durch das kleine Fenster des Büros nicht viel Licht gelangte, war die Lumineszenz doch schon alleine durch die Gaslampe neben der Türe um vieles stärker als draußen am Gang. Draußen am Gang, wo gerade einmal zwei kleine Öllampen, je eine Türe zum Büro und eine zum Treppenhaus signalisierten und ansonsten doch alles im Zwielicht lag. Draußen waren die Gemüter der Wartenden schläfrig, die vielen Stunden im Halbdunklen und die Dämpfe der alten Öllampen setzten den Wartenden zu und ein eigentümlicher Zustand des Wachschlafes stelle sich bei jenen Parteien ein, die nicht dem Schlafe anheimfallen mochten. Die Pupillen vergrößerten sich bei den munkelnden Halbschlafenden, ob der langen Zeit im Dunkeln, und das helle Licht der Gaslampe im Büro blendet nun natürlich die eintretende Partei, veranlasst sie dazu, die Augen zusammenzukneifen und die Stirn widerwillig in Falten zu legen. Vom Gang her, der seinerseits mit spartanischen Holzbänken für die Parteien als umfunktioniertes Wartezimmer eingerichtet worden war, erdröhnte dabei stets leises Gemurmel und Geraune, das nur von den sich selten öffnenden Türen unterbrochen wird. In dem Moment aber, wo eine der beiden Türen sich öffnet, herrscht abrupte Stille. Zahlreiche Augen fixieren in dem Moment den Eindringling, dessen schwarze Gestalt einen argen Kontrast zum gleißenden Licht dahinter bildete. Während nun zwei einzelne, verunsicherte, geradezu angsterfüllten Äuglein das Dunkle hastig nach einem freien Sitzplatz absuchen, fällt die Türe, diese hohe Türe, wieder quietschend ins massive Schloss. Leise Stimmen sind nun wieder zu vernehmen. Zuvor unterbrochene Gespräche werden nach und nach wieder fortgesetzt. Herrn S. war klar, die Partei warte so lange, bis er reingebeten werde. Und selbst wenn er sie schon nach wenigen Minuten in das Büro bitte, täte sie bei Tisch ihren Freunden davon berichten, wie lange sie nicht gewartet habe, wie geduldig und ausdauernd sie nicht gewesen sei und nicht zuletzt, wie unnachgiebig sich das Büro in ihrem persönlichen Fall gezeigt habe. Ja, davon war er überzeugt. Das würde sie natürlich in jedem Fall behaupten. Entspricht es doch der geläufigen Meinung, dass man als Partei warten müsse, so lange warten müsse, bis man letztendlich an der Reihe wäre, sein Anliegen vorzubringen, sein Anliegen vorbringen zu dürfen, oder aber man eben die Information erhalte, dass mit oder ohne Angabe eines genaueren Grundes ein neuer Termin beim Sekretariat auszumachen sei. Ohne Frage gilt das Anliegen der Partei als wichtig. Äußerst wichtig sogar, und das Büro bearbeite selbstredend ausschließlich wichtige Fälle, weshalb es ganz natürlich sei, dass man warten müsse. Die Partei will ja, wenn auch mitunter geprägt durch allgemeine Erwartung und Erfahrung, geradezu warten. Sie ist geradezu erpicht darauf, sich im Wartezimmer auf die hölzernen, spartanischen Stühle zu quetschen. Am allerliebsten hat sie es, wenn daneben auch noch andere Menschen warten müssen. Meist sind derer drei oder noch mehr Parteien, die man da auf dem Gange oder im speziellen Falle in einem externen, eigens dafür angerichteten Wartezimmer warten lasse. Untersuchungen zeigten nämlich, dass die Parteien nur äußerst ungern mit anderen Parteien über ihren persönlichen Fall sprechen. Sollten sie allerdings ausschließlich zu zweit auf den kleinen spartanischen Stühlen oder Hockern im Wartezimmer sitzen, neigt die Partei über das notwendige Mindestmaß an Konversation hinaus zu plaudern und äußerst sensible Daten bekannt zu geben. Die lange Wartezeit in einem dunklen, abgeschotteten Raum schaffe dafür die optimale Umgebung. Und so kommt es nicht selten dazu, dass den Parteien das Gerede über die Nichtigkeiten des Lebens als zu minder erscheine, als dass sie diese Zeit damit überbrücken könne. Die Parteien beginnen damit, sich in großem Stil über den eigenen Fall zu unterhalten, Geheimnisse und sensible Daten preiszugeben und sind äußerst erpicht darauf, auch selbst an Informationen über den Fall der anderen Parteien heranzukommen. Die zweite Partei übernimmt dabei sehr oft die Rolle des zuständigen Beamten, fragt Details, wirkt aber auch dabei eher abwesend und unnahbar. So ist es in jüngerer Geschichte bei wenigen Fällen schon vorgekommen, dass die ein oder andere Partei nach einer solchen Wartezeit der unablässigen Auffassung war, mit Herrn S. diese oder jene Unterredung doch bereits geführt zu haben. Diese intimen Unterredungen zwischen den Parteien sind jedoch in den allerwenigsten Fällen förderlich für den positiven und baldigen Ausgang des Prozesses. Selbst das Sekretariat aktuell dazu angehalten wird, ein Terminfenster für mindestens 4 Parteien zu vergeben, denn statistisch betrachtet fühlt man sich als Wartender bei 2 weiteren Personen weniger dazu bemüßigt, ein persönliches Gespräch zu beginnen, als wenn nur eine weitere Partei anwesend ist. In aller Regel funktioniert diese Vorgehensweise des Parteienverkehrs sehr gut. Nur ab und an kommt es vor, dass sich einfach keine vierte Partei einfinden will. Dann müsse entweder der Termin kurzfristig verschoben oder aber eine vom Büro sogenannte Geisterpartei für eben diesen Zweck des Datenschutzes einbestellt werden. Diese Geisterparteien stellen durch ihre einfache Anwesenheit im Wartezimmer den Selbstzweck als Konversationspartner, um die Weitergabe empfindlicher Daten zuverlässig zu unterbinden und benötigen dafür weder eine gesonderte Ausbildung noch etwaige Schulungen, weshalb auch einfache Ostarbeitskräfte oder beispielhafte Studenten für diese Aufgabe herangezogen werden können. Die Partei, sagt man, möchte warten. Und so soll sie auch warten. Schließlich würde es sie verdächtig stimmen, täte sie geradezu beunruhigen, wenn man sie sofort und unvermittelt aufriefe. In selber Manier vermochte Herr S. bereits beobachten, welche Ungeduld und Nervosität die Partei anheimfallen konnte, wenn man sich als Beamter zu detailliert, zu genau über Einzelheiten ihren Fall betreffend erkundige. So ist er zwar von der Partei durchwegs gerne gesehen, wenn verstärkter Eifer bei den bearbeitenden Beamten ersichtlich wird, dieser sollte jedoch stets oberflächlicher Natur sein und keine tiefgreifenden Absichten vermuten lassen. Am allerliebsten, sei jedoch gesagt, ist es der Partei, wenn man sich über den ihrigen Fall nicht mehr interessiere als für die Fälle der anderen Parteien. So könne auch unlauteres Gerede unter den anderen Dorfbewohnern unterbunden werden. Dass man der Partei Kontakte zu hohen Beamtenkreisen unterstellen würde, bei denen sie sogar, Gott bewahre, nachgesagt bekäme, sie tätertät, geheime Unterredungen mit eben jenen Beamten, diesen Schlüsselfiguren der legislativen Ordnung pflegen. Ende des 7. Kapitels. Gelesen von Manuel Schalkhammer. Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.